Glotz TV und wir hören den Soundcheck im Deutschlandfunk. Man kann sie als eine der wegweisenden Gruppen der Neuen Deutschen Welle bezeichnen, die Nina Hagen Band, die 1979 nach internem Zwist auseinanderging und aus der Nina als deutsche Rocktöse Nummer 1 hervorging. Und die Gruppe selbst ging unter dem Namen Spliff dann eigene Wege. Hier ist zunächst Spliff und danach eine weitere Band aus Berlin, die die Neue Deutsche Welle 1980 mit initiiert hat. Die Gruppe Ideal mit Annette Humpe, sich dann zwei Jahre später mit ihrer Schwester als DÖF, Deutsch-Österreichische Freundschaft, präsentierte. Io voglio viaggiare in Italia. Paese dei limoni, brigate rosse e la mafia che c'hanno sulla strada del sol, distruzione della vita, gelati morta con brio, ecco me con ragazza, ecco la mamma di amore mio, sentimento grandioso per Italia. Baciato da sole calda, Borsellino è vuoto totale, perciò mangio sempre solo spaghetti. Carbonara, e io damit schläft. Ich hab sonst nichts, was ich dir geben kann, aber blond bin ich, das vielleicht nicht. Amaretto ist ein geiles Zeug, ich bin schon lull und lall. Hab keine Ahnung, ob du mich verstehst, doch du lächelst und mein Herz tut einen Knall. Bella Donna, ich lad dich jetzt zum Essen ein. Mangiare, tu capito? Andiamo. Als Diplomante wird es nicht klar sein, aber dafür gibt's schon wieder mal Spaghetti. Carbonara. Thank you. tausend Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses. So hässlich, so grässlich hässlich, ich bin der Hass. Hassen, ganz hässlich hassen, ich kann's nicht lassen, ich bin der Hass. Das war zum Schluss DÖF mit den Humpe Sisters und dem NDW Nord Neue Deutsche Welle Ohrwurm Kodo, ich düse im Sausenschritt. Bleiben wir bei den Anfängen jenes deutschen Rockwunders Neue Deutsche Welle, das gut drei Jahre zwischen 1979 und 1982 von sich reden machte. Ganz sicher waren die paar Jahre die zuvor entstandene Punkbewegung mit ihrer Propagierung des Naiven, Unprätentiösen und ihrem Motto, jeder kann Musik machen, wenn er nur will, ein Ansporn zu dem, was dann verallgemeinert Neue Deutsche Welle genannt wurde. Immer mehr junge Musiker und Bands trauten sich damals, gewissermaßen im Heimstudio, auf primitiven Vierspuraufnahmegeräten Platten einzuspielen. Und hier tat sich besonders die Düsseldorfer Szene hervor, mit Bands wie etwa Wirtschaftswunder, Fehlfarben oder Pyrolator. Thank you. großen Helden regieren bald die Welt, das geht voran. Graue Pfeifenhelden regieren bald die Welt, das geht voran. Die ganz frühe, noch recht naive Neue Deutsche Welle Bewegung war in den letzten drei Titeln mit den Gruppen Wirtschaftswunder, Fehlfarben und Pyrolator vertreten. Die Unbekümmertheit, mit der die Musiker und Bands der Neuen Deutschen Welle damals zu Werke gingen, verbreitete sich auch bis in die tiefste Provinz. In Hagen in Westfalen zum Beispiel kam die Gruppe Extra Breit zusammen, die kurz darauf mit ihrem Song Die Polizisten Erfolge feiern konnte. Und auch die Sängerin Nena und ihre Band, denen mit 99 Luftballons 1982 gar ein Hit in den USA gelang, kamen aus Hagen. Thank you. auch milde Sorge, weil das Leben ist doch hart genug. Wenn du morgens mit der neuen Bravo an der Haltestelle stehst. Wenn du bei McDonald's in der Steuerleitung da drin bist. Wir erinnern an die Neue Deutsche Welle, die vor jetzt 10 Jahren ihr sang- und klangloses Ende nahm. Weshalb? Darüber später mehr. Hier erstmal 3 Sänger, die Anfang der 80er Jahre zu großen Hoffnungen Anlass gaben, die aber leider die Neue Deutsche Welle nicht überleben konnten, auch wenn sie später noch so kraftvolle Anstrengungen unternahmen. Hier sind in dieser Reihenfolge Joachim Witt, Hubert K. und Peter Schilling. Thank you. Major Tom, sind Sie heute, der Peter Schilling, der Hubert K. und der Joachim Witt. Ihre Kreativität von vor 10 Jahren hat leider bis heute nicht gereicht. Und hier noch ein frühes NDW, Abkürzel für Neudeutsche Welle, Beispiel für den damals bereits vorweggenommenen Dancefloor-Stil. Konetz mit Tanze. der erste futurologische Kongress, auch bekannt als der erste FC Berlin mit dem Maschinenfunk. Mehr von der Neuen Deutschen Welle gleich nach den Nachrichten um 5 nach 2.